Zum Tag des leuchtenden Sterns, dem größten Feiertag der Nation, wurde den Schülern der Revolutionsschulen, den Kindern und Grundschülern des ganzen Landes die große Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas zuteil. Die Schüler und Schülerinnen der Revolutionsschulen, wie der Revolutionsschulen Mangyongdae und Gangwansok, der Waisenheim-Grundschule Pyongyang, die Kinder und Grundschüler überall im Lande, von der Hauptstadt Pyongyang bis zu den Gebirgsdörfern im Norden, den Dörfern an der militärischen Demarkationslinie und den abgelegenen Inseldörfern bekamen die fürsorglichen Geschenke.